scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Mayday, mayday, this is Code Red approaching. Attention, you enter the Code Red drum and bass frequency area. So, einen wunderschönen guten Abend, ihr hört Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Heute Abend mit DJ Royal Flash an den Decks und als Gastmix haben wir was vorbereitet für euch von DJ Cracks aus Wien in Österreich. Also bleibt auf jeden Fall hier dran. Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart und 99,2, 102,1 MHz im Kabelnetz. Viel Spaß!

species of wasp.

aggressive tactics, prepare for the onslaught. We'll be right back. damit. Thank you. So, Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart 99,2 und 102,1 MHz im Kabelnetz. Momentan an den Decks für euch noch der DJ Royal Flash. Bevor es dann weitergeht, hier mit unserem Studiogast DJ Cracks aus Wien in Österreich. Gönnt euch bei Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Viel Spaß! We'll be right back. Schön. Das ist wunderschön. Yeah. bad man go pop it down. Watch how we turn and we cause it, watch how we pop it up. Brother tap, come and lock it, watch how they pop it up. Fire mash up, police soldier, they try to lock it up. Only power water to out it, but you're not we'll be right back. the back, to the back. Yeah. We'll be right back. ist schön. All my systems were lit up. frequency.